Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 8 bis 9. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Gott segne dieses Wort. Stärke in Schwäche. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr über Stärke in Schwäche. Das ist Gottes Stärke in unserer Schwäche. Und hier beschreibt Paulus seine Beziehung hier mit Jesus Christus und dass er, es geht hier um seinen Dorn im Fleisch. Was dieser Dorn im Fleisch genau ist, also im Englischen Thorn in the Flesh, das wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns das nicht und wir wissen es einfach nicht. Und darauf kommt es auch nicht an, was das war. Wichtig ist hier aber zu verstehen, dass eben Paulus eben direkt zu unserem Herrn Jesus Christus betet und ihn bittet, diesen Dorn im Fleische weg zu befreien. Ja? Aber Christus antwortet und sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Gott segne dieses Wort. Und hier in Christus' Antwort sehen wir, dass Christus jedes Mal, wenn Paulus zu ihm kommt, dass er jedes Mal ihm ins Herz spricht und sagt, was denn der Grund ist und warum er eben diesen Dorn im Fleische nicht entfernt. Ja, und das ist wichtig, dass wir das verstehen für uns auch, dass wir Stärke in Schwäche haben. Also die Stärke, die wir haben in Christus, ist eben Gottes Gnade in unserer eigenen Schwäche. Und es ist so, dass oft, oder wie wir erzogen worden, oder was man irgendwie lernt, oder was die Welt uns sagt, ja, dass wir wenn wir genug an uns glauben, dann können wir alles erreichen, was wir wollen, und wir können ja Reichtum erwerben, und wir können mächtig sein, und all dieses durch dieses und jenes, außer und Gott brauchen wir nicht. So, wenn ihr diese Sachen hört, dann wissen wir, dass das eben falsch ist. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, meine Gnade, Jesus sagt uns, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Gott segne dieses Wort. Und das braucht manchmal eine Zeit, die wir zu Jesus Christus kommen, diese Wahrheit auch anzunehmen. Ja? Vielleicht sind manche Menschen krank oder sind gar nicht in der Lage, irgendwie irgendwelche große Dinge zu vollbringen. Oder Menschen haben die Möglichkeit nicht, dieses oder jenes zu tun, aus irgendeinem Grunde. Wichtig ist zu verstehen, dass wir Jesus Christus folgen, diese Wahrheit nicht nur zu Herzen nehmen, sondern auch wie Paulus auch. Immer egal, was es ist, was uns auf den Herzen liegt, dass wir immer wieder zu Christus kommen. In diesem Fall dreimal, ja, das kann auch mehrmals sein, wie auch immer. Aber ist das, wie gesagt, Jesus hat seinen bestimmten persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen, egal wer es ist. Und darauf kommt es an zu verstehen, dass wir in eigener Kraft gar nichts tun können. Geht nochmal rein in Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ja? Also außerhalb von mir könnt ihr gar nichts tun, sagt unser Jesus. Und das ist unsere Einladung, zu Christus zu kommen. Und er hilft uns dann in unserer Schwäche, denn seine Gnade wird eben dann auch sichtbar in und durch uns, ja? Durch die wir uns Christus unterordnen. Und wir legen allen Stolz ab. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir bescheiden sind, mit bescheidenen Herzen als reuige Sünder zu Christus kommen und dann diese Wahrheiten wahrnehmen können und Gottes Gnade, die Gnade Jesus Christus überhaupt erfahren können. Ja, da geht es überhaupt los. Ja, also lasst euch nicht beirren. Also wenn man dieses oder jenes hört oder irgendwie jemand hat diese Person hat viel Geld oder viel Macht oder Einfluss oder wie auch immer. Und die Leute eben keine, nur Gott sieht nur die Herzen der Menschen, ja, aber wenn Leute keine Beziehung zu Jesus Christus haben, führt das also letztendlich nicht zu Gott, zu unserem Jesus Christus. Und das ist die Einladung zu verstehen, dass oftmals oder ja, immer Jesus eben Schwäche, was wir als Schwäche wahrnehmen, nicht nur ganz anders sieht, sondern dass er uns auch stärkt. Ja, aber wir müssen Jesus Christus schalten und walten lassen in unseren Herzen. Darauf kommt es an. Ja, also nimmt das zu Herzen und das soll uns auch Mut machen hier. Denn Paulus ist wirklich also einer der ja, bescheidensten besten Beispiele für nicht nur Bescheidenheit, aber von einem Herz, das Jesus Christus zugewandt ist. Und das war auch nicht immer so. Ja, also bevor Paulus wurde, war Saulus. Aber hier in diesem Moment sehen wir die persönliche Beziehung zu Jesus Christus dargestellt. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und das sind nicht Visionen, meist nicht die wir haben, wie du mit uns sprichst, aber das ist unsere persönliche Beziehung, tagtäglich, die wir mit dir haben. Und erinnere uns, dass deine Stärke perfektioniert wird in Schwäche, in unserer Schwäche und vor allem für das, was du uns für uns am Kreuz getan hast. Das ist für uns wichtig zu verstehen und deine Gnade ist wirklich alles, was wir brauchen. Wir danken dir, Herr Jesus, beten dies in deinem Namen und lieben dich. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.